Meine erste Frage an Sie, Herr Schmidt, wäre, schauen wir noch mal kurz auf den Kontext. 87 Millionen Nutzer weltweit sind von dem Datenskandal bei Facebook wohl betroffen. Darunter wohl auch 2,7 Millionen aus der EU und gut 310.000 aus Deutschland. Hat Sie das scheibchenweise enthüllte Ausmaß des illegalen Abgreifens persönlicher Nutzerdaten überrascht oder war das nur eine Frage der Zeit, bis sowas passiert? Also mich hat tatsächlich überrascht, wie groß das Ausmaß dieser Datenweitergabe war. Bestürzt hat mich auch, dass es hier ja auch Verbindungen zur akademischen Forschung gab, mit der ich mich natürlich beruflich sozusagen logischerweise auch verbunden fühle. Das ist also tatsächlich auch schade, dass hier wissenschaftliche Zwecke vorgeschoben wurden, um Daten dann auch zu sammeln und weiterzugeben. Was nicht überraschend war für mich, war das Ausmaß, in dem Facebook an sich Daten über uns sammelt und auch die Versuche, aus diesen Daten dann wiederum Profile über uns Nutzerinnen und Nutzer zu erstellen. Das war bekannt eigentlich, dass das stattfindet. Also insofern war es eine halbe Überraschung, wenn man so sagen will. Spannend ist ja die Reaktion der Nutzer auf diese Datenpanne. Einige Firmenkunden haben Facebook aus Protest den Rücken gekehrt. Aber der große Massenexodus, der ist ja ausgeblieben. Warum bleiben hunderte Millionen von Nutzern weiter bei Facebook, obwohl dieses soziale Netzwerk ihr Vertrauen ja offenbar verspielt hat? Also die einfache Antwort, weil Facebook für viele Menschen anscheinend nach wie vor einen Nutzen bringt. Facebook ist für viele Menschen eine Plattform, wo sie mit ihren Freunden und Bekannten in Kontakt bleiben können, wo sie sich auch informieren können über alle möglichen Themen, wo sie selber auch etwas über sich selber erzählen können und so andere an ihrem Leben teilhaben lassen können. Sodass es für manche Menschen vielleicht auch tatsächlich eine Frage der Abwägung ist, welchen Nutzen bringt mir Facebook und was gebe ich dafür selber von mir preis, jetzt auch im Sinne von Daten. Ich könnte mir vorstellen, dass es für manche auch durch diese Enthüllung jetzt die Situation sich gar nicht grundsätzlich verändert haben, weil sie eh schon das Gefühl hatten, naja, mit meinen Daten passiert eh so viel, was ich nicht kontrollieren kann, da ist das jetzt nun auch nicht mehr schlimm. Was noch hinzukommt, vielleicht als dritter Faktor ist, dass aber selbst wenn Menschen sich entscheiden würden, sie möchten Facebook nicht mehr nutzen, dass es für viele Zwecke ja gar keine funktionierende Alternative gibt, weil Facebook in den letzten Jahren sehr viel durch eigenes Zutun dafür gesorgt hat, dass es praktisch keine Konkurrenz gibt, ne? Also dass sie auf dem Markt der Netzwerkplattformen in gewisser Weise eine Monopolstellung haben. Durch das Aufkaufen von Instagram und WhatsApp zum Beispiel. Genau, also das Monopol von Facebook an sich plus das Übergreifen in andere Bereiche wie die Fotoplattformen oder die Instant-Messenger-Dienste, die inzwischen auch schon zu Facebook gehören. Da ist es also schwer, selbst wenn man Facebook als Plattform nicht mehr nutzt, aber Instagram und WhatsApp, dann ist man nach wie vor im Facebook-Kosmos, wenn man es mal so ausdrücken möchte, gefangen. Ist Facebook too big to fail geworden, um einen Begriff aus der Bankenkrise mal zu verwenden? Also ist es letztlich unersetzlich für die User? Ich glaube, das ist schwer zu verallgemeinern, weil es eben so unglaublich viele Nutzer inzwischen weltweit gibt, sodass es auch ganz viele verschiedene Nutzungszwecke und Einsatzzwecke von Facebook gibt. Ich glaube, für manche ist es unersetzbar im Sinne einer lieben Gewohnheit, dass man eben sich einfach daran gewöhnt hat, auch auf Facebook mal eben zu checken, was so gerade passiert, ob es nur das eigene Umfeld ist oder eben das Weltgeschehen. Was, glaube ich, in dem Zusammenhang aber interessant zu beobachten ist, dass es also für manche Menschen inzwischen Facebook voll und ganz verzichtbar ist. Ich denke jetzt hier vor allem immer an Jüngere, die sich auf Facebook gar nicht mehr tummeln, weil Facebook aus deren Sicht gar nicht mehr angesagt ist. Die sind dann vielleicht eher auf Instagram oder bei Snapchat oder bei anderen Diensten zu finden. So dass wir hier auch sehen können, dass Facebook als Plattform der eigenen Selbstdarstellung, der Beziehungspflege immer so Konjunkturen unterworfen ist. Das heißt, es ist überhaupt nicht gesagt, dass wir in 5 Jahren, jetzt unabhängig von den aktuellen Geschehnissen, dass in 5 Jahren Facebook als Plattform selber noch so eine dominierende Stellung hat, weil da möglicherweise ganz andere Dienste existieren, die attraktiv für Nutzerinnen und Nutzer sind. Und diese Mechanismen, diese Konjunkturzyklen, könnte man sagen, die kann auch Facebook spüren. Wobei ich sagen muss, Facebook ist so stark inzwischen und auch eben durch die Verbindung zu Instagram und WhatsApp ja auch noch in anderen Bereichen verankert, dass die größere Gefahr für Facebook im Moment meiner Ansicht nach tatsächlich aus den aktuellen Debatten rund um Datenschutz, um Selbstbestimmung und auch um mögliche Wahlmanipulationen geht. Also das, wo Zuckerberg sich jetzt eben in diesen Tagen vor dem Kongress in den USA verantworten muss. Wenn man sich da ein bisschen informiert, dann findet man ja schnell raus, dass Mark Zuckerberg in den 14 Jahren seit der Gründung von Facebook immer wieder Fehler eingeräumt hat und Besserung beim Schutz der Privatsphäre der Nutzer gelobt hat, um dann im Großen und Ganzen aber auch immer wieder einfach weiterzumachen, wie davor auch schon. Glauben Sie, dass sich diesmal wirklich was ändert, dass Facebook wirklich zu seiner Verantwortung steht, die privaten Daten der Nutzer besser zu schützen? Ja, ich glaube, der Druck auf Facebook war noch nie so hoch wie jetzt. Das hat viel damit zu tun, dass inzwischen auch in den USA der Druck wächst. Wir haben in Deutschland natürlich in den letzten Jahren an vielen Beispielen über Facebook gesprochen und uns darüber mokiert oder beschwert. Aber die deutsche Regierung oder auch Europa hatte nie so den gleichen Ansatzpunkt, wie es jetzt möglicherweise der amerikanische Kongress haben wird. Also wenn in den USA tatsächlich stärkere regulierende Instrumente eingesetzt werden, wenn Facebook dann noch stärker in die Verantwortung gezwungen wird, dann wird das Unternehmen und wird auch Mark Zuckerberg persönlich das stärker spüren, als wenn, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, irgendwo im fernen Europa, vielleicht in Deutschland, sich ein Justizminister aufregt, um es mal ganz platt zu sagen. Diese Vorstellung, man könnte Facebook es selbst überlassen, so im Sinne einer Selbstregulierung, schon die Grenzen vernünftig zu ziehen, ich glaube, die ist spätestens jetzt überholt. Das hat nicht funktioniert, das wird auch weiter nicht funktionieren. Es ist, glaube ich, klar geworden, dass eine Regulierung, eine staatliche Regulierung notwendig ist. Das Problem ist, dass das nicht leicht ist, weil wir, wenn ich nochmal auf Deutschland schaue, wir halt in unserem System der Medienregulierung eigentlich für solche Plattformen wie Facebook gar keinen so richtigen Platz haben, weil sie sind ja keine Telekommunikationsanbieter wie, sagen wir mal, Vodafone oder T-Mobile. Sie sind auch keine Presseunternehmen oder Rundfunkanstalten. Sie sind irgendwas dazwischen. Und das kann im Moment mit dem geltenden System der Medienregulierung noch nicht so gut erfasst werden. Aber da wird ja auch in Deutschland und in Europa daran gearbeitet, dass hier die sogenannten Intermediäre, also die Netzwerkplattformen, die Suchmaschinen etc., hier auch stärker sozusagen gesellschaftlich in die Verantwortung genommen werden können. Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung könnte da schon mal den Weg in die richtige Richtung weisen. Genau, das ist ein Ansatzpunkt, über die Facetten des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung zu kommen. Ein anderer Bereich, über den in letzter Zeit viel debattiert wird, hat was mit Meinungsmacht und der Kontrolle von Meinungsmacht zu tun. Also die Frage, inwiefern durch algorithmische Personalisierung zum Beispiel Öffentlichkeit verzerrt wird und Filterblasen entstehen können, das ist auch etwas, wo so ein möglicher Ansatzpunkt sein könnte. Es gibt auch den Versuch, über Konzentrationsrecht, Kartellrecht, also klassisches sozusagen ökonomisches Wettbewerbsrecht irgendwie ranzukommen und so Monopolstellungen zu verhindern. Also Ansatzpunkte gibt es schon. Die treffen nur alle in der jetzigen Ausprägung, in den jetzigen rechtlichen sozusagen Frameworks eben alle nicht so richtig hundertprozentig auf so Intermediäre wie Facebook oder Google, sodass es da noch nicht so richtig die Handhabe gibt. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch ändern. Sprechen wir zum Schluss nochmal ganz schnell über den User an sich, der sich jetzt eben vielleicht tatsächlich überlegt, steige ich aus oder nicht. Es geht, Sie haben es schon gesagt, ja um so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Man rechnet also gegen, was habe ich davon, weiter im Netzwerk zu bleiben, was kostet es mich, drin zu sein. Das Tückische bei Facebook ist erst der Preis, den man bezahlt, nämlich dass eben persönliche Benutzerdaten analysiert und zu Profilen gebündelt dann an Firmen verkauft werden, dass dieser Preis ja sehr indirekt bei einem selbst fällig wird. Ist das eins der Probleme? Überblicken manche Menschen das vielleicht einfach gar nicht, welche Kosten da hinten dran hängen? Ja, genau. Das ist also für viele Menschen ist es möglicherweise noch auf einer sehr abstrakten Ebene bewusst, dass sie zwar nicht mit Geld, aber irgendwie mit ihren Daten zahlen. Zahlen ist ja auch nicht der richtige Ausdruck. Es findet halt ein Tausch statt. Ich bekomme eine Dienstleistung, nämlich eine Plattform. Und im Gegenzug werden eben meine Datenspuren gesammelt, aggregiert und daraus wird der Wert geschöpft. Völlig richtig. Das ist ein sehr indirekter, abstrakter Tausch und den allermeisten von uns würde es ja auch unglaublich schwer fallen, jetzt sozusagen in Geld mal zu beziffern, was denn unsere Daten wert sind. Also die Frage, also ist das überhaupt noch ein gerechter Tausch, wenn man also sich anschaut, welchen Börsenwert Facebook hat auf der einen Seite und andersrum sozusagen, was wir selber als einzelne Nutzer daran ja auch teilhaben, indem wir Facebook so aktiv nutzen, das lässt sich unglaublich schwer abschätzen. Ich glaube, dieser Vorstoß, den die Sheryl Sandberg, eine leitende Facebook-Managerin, jetzt gemacht hat, dass sie zumindest sich offen zeigte, darüber auch ein Bezahlmodell für Facebook einzurichten, geht hier schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung. Es darf natürlich nicht dazu führen, dass sich auf einmal nur noch reiche Menschen sozusagen Privatsphäre leisten können. Das wäre der völlig falsche Weg. Privatsphäre, informationelle Selbstbestimmung muss für alle gewährleistet werden. Aber ein Bezahlmodell für Facebook würde zumindest für einigen mehr, glaube ich, die Augen öffnen, dass die Nutzung von Facebook eben nicht umsonst ist. Weil ob wir nun mit Geld zahlen, mit unserer Aufmerksamkeit für die Werbung, mit unseren Datenspuren, die wir Facebook sozusagen zur weiteren Nutzung überlassen, all das sind im letzten Endes Tauschgeschäfte, die wir als Nutzer eingehen, wenn wir auf Facebook registriert sind. Wäre das nicht der Todesstoß für Facebook, wenn man sozusagen eine Bezahlschranke einführt, zumindest für manche Nutzer? Das weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen. Ich glaube nicht, dass nun alle Nutzerinnen und Nutzer weltweit von Facebook auf dieses Bezahlmodell umschwenken würden. Es wird viele geben, die sagen, nee, ich wäge das ab und im Grunde ist mir kein Geld wert. Für mich ist das in Ordnung, sozusagen mit meinen Datenspuren zu zahlen, um es so auszudrücken. Manche werden sich nicht leisten können, wie gesagt. Es wird auch unglaublich stark davon abhängen, wie das genau gestaltet ist, wofür ich denn genau bezahle. Also sprich, wenn ich Geld bezahle monatlich für Facebook, was Facebook im Gegenzug dann nicht mehr tut. Weil ich glaube nicht, dass Facebook darauf verzichten wird, weiterhin Datenspuren zu sammeln. Das ist ja auch für das Funktionieren der Plattform in der jetzigen Form unerlässlich. Also insofern ist diese Ankündigung an sich ist noch nicht ausreichend, um jetzt wirklich zu beurteilen, welche Folgen das haben wird. Aber was ich sagen wollte, ist, dass es zumindest ein interessanter Ansatzpunkt ist, mal nun über Alternativen zu dem derzeit existierenden, dominierenden Modell nachzudenken. Das nämlich bedeutet, die Bezahlung, die du als Nutzerin, als Nutzer, die Gegenleistung, die du erbringst, die besteht darin, dass wir deine Datenspuren quasi unbegrenzt sammeln, aggregieren und für weitere Dienste verwenden können. Und ich glaube, dieses Geschäftsmodell, was ja auch vielen anderen sozialen Medien oder anderen Internetdiensten zugrunde liegt, Das ist auf lange Sicht, glaube ich, nicht vereinbar und auch nicht tragbar mit unseren Vorstellungen von einer wie auch immer gestalteten informationellen Selbstbestimmung.